Yeah. Stets getan, was man von dir verlangt. Niemand hat sich dir bedankt. Du warst zuverlässig, hast dich angepasst. Doch alle haben dich gehasst. Haben hinter deinem Rücken über dich gelacht. Karriere hast du doch gemacht. Du hast dein Ziel erreicht und jetzt stellst du fest, dass du trotzdem nicht glücklich bist, weil es nicht so leicht ist, nur der zu sein, der du als Kind schon werden solltest. Denn was du sein, wie du als Kind nie werden wolltest. Du warst auch mal verliebt, doch das ist lange her. Heute liebst du keinen mehr. Hast dein Gefühl einfach getötet irgendwann, damit dich nichts verletzen kann, weil es nicht so leicht ist, nur der zu sein, der du als Kind schon werden solltest. Denn was du erreicht hast, ist so zu sein, wie du als Kind werden wolltest. Dämlich allein, ständig allein, schrecklich allein, ewig allein. Verdammt dazu, allein zu sein, ein ganzes Leben lang allein. Zieh dich doch um, zieh endlich ein, du bist allein, du bleibst allein, allein, allein. Oh. Denn was du erreicht hast, ist so zu sein.